Oh! Angestellten, die sich hier in Mengen herumtreiben. Für dir bisheriges Verhältnis zu diesen Leuten weiter. Es scheint mir nämlich, dass es ihnen unerträglich ist. Was? Oh! Nein! Die bekommen sie!